Herrgott, Dunetschka, sagte Pulcheria Alexandrowna, als sie kaum auf der Straße waren. Ich freue mich, dass wir weggegangen sind. Es wird mir leichter zumute. Wie hätte ich mir gestern in der Eisenbahn denken können, dass ich darüber froh sein könnte? Ich sage Ihnen noch einmal, Mama, dass er noch sehr krank ist. Sehen Sie es ihm denn nicht an? Vielleicht ist er so krank geworden, weil er unseretwegen zu viel gelitten hat. Man muss nachsichtig sein und vieles, vieles kann man dann verzeihen. Du aber warst nicht nachsichtig, unterbrach Pulcheria Alexandrowna sie sofort eifrig und eifersüchtig. Weißt du, Dunja, ich sah euch beide an. Du bist ja wie sein Ebenbild, nicht so sehr äußerlich als seelisch. Beide seid ihr schwerblütig, beide seid ihr düster und heftig, beide hochmütig und beide großmütig. Es kann doch nicht sein, dass er ein Egoist ist, Dunetschka, was meinst du? Aber wenn ich daran denke, was uns heute Abend bevorsteht, so steht mir das Herz still. Regen Sie sich nicht auf, Mama. Es wird geschehen, was geschehen muss. Dunetschka, aber bedenke doch nur, in welcher Lage wir jetzt sind. Was soll geschehen, wenn Pjotr Petrowitsch sich zurückzieht? Sagte unvorsichtigerweise die arme Pulcheria Alexandrowna. Was ist er da noch wert? Antwortete Dunetschka scharf und verächtlich. Wir haben gut getan, dass wir jetzt weggingen, beeilte sich Pulcheria Alexandrowna fortzufahren. Er hatte etwas Unaufschiebbares vor. Mag er nur ausgehen, frische Luft schöpfen. Es ist furchtbar dumpf bei ihm. Aber wo kann man denn hier frische Luft schöpfen? Auch auf den Straßen ist es hier wie in einem Zimmer ohne Fenster zum Lüften. Herrgott, was ist das für eine Stadt? Warte doch, geh aus dem Wege. Man wird dich doch umstoßen. Sie tragen da etwas. Ein Klavier tragen sie, wirklich. Sie drängen einen zur Seite. Dieses Mädchen fürchte ich auch sehr. Was für ein Mädchen, Mama? Sofja Semjonowna, die soeben da war. Warum denn? Ich habe so eine Vorahnung, Dunja. Glaube mir oder glaube mir nicht. Als sie hereinkam, dachte ich im selben Augenblick, dass hier die Hauptursache steckt. Nichts steckt da, rief Dunja ärgerlich aus. Was reden Sie immer von Vorahnungen, Mama? Er kennt sie erst seit gestern. Und als sie hereintrat, erkannte er sie nicht einmal gleich. Nun, du wirst schon sehen. Sie beunruhigt mich. Du wirst sehen. Und ich bin so erschrocken. Sie blickt mich an und blickt mich an, hat solche Augen. Ich konnte kaum auf dem Stuhl sitzen bleiben. Erinnerst du dich, als er sie vorstellte? Und sonderbar erscheint es mir, Pjotr Petrowitsch schreibt über sie in solcher Weise. Und Rodja stellt sie uns vor. Also muss sie ihm doch teuer sein.